Erster, wir machten einen Vertrag und unterschrieben ihn. Unsere Anführer, Leviten und Priester, unterschrieben auch. Zweiter, auf dem Vertrag standen diese Namen: Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hakaljas, und Zedekia. Dritter, Seraja, Asaja, Jeremia. Vierter, Paschur, Amaja, Malchia. Fünfter, Hattus, Sebania, Maluch. Sechster, Harim, Meremot, Obadja. Siebter, Daniel, Ginneton, Baruch. Achter, Mesulam, Abia, Miamin. Neunter, Masia, Bilgai, Semaja. Das waren die Priester. Zehnter, die Leviten waren Jesua, der Sohn Asanias, Binui und Kadmiel. Elfter, ihre Brüder waren Sebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan. Zwölfter, Micha, Rehob, Hasabja. Dreizehnter, Sakur, Serepja, Sebania. Vierzehnter, Hodia, Bani, Beninu. Fünfzehnter, die Anführer des Volkes waren Pareus, Pahatmob, Elam, Satu, Bani. Sechzehnter, Buni, Asgat, Bebai. Siebzehnter, Adonia, Bigwai, Adin. Achtzehnter, Arter, Hiskia, Asur. Neunzehnter, Hodia, Hasum, Bezai. Zwanzigster, Harif, Anatot, Nobai. Einundzwanzigster, Magpias, Mesulam, Hesir. Zweiundzwanzigster, Mesesabil, Zadok, Jadua. 23. Pelatscha, Hanan, Anaya. 24. Hosea, Hanania, Hassub. 25. Haloes, Pilha, Sobek. 26. Reum, Hasabna, Masea. 27. Ahia, Hanan, Anan. 28. Maluch, Harim und Bana. 29. Das andere Volk schloss sich an. Priester, Leviten, Torhüter, Sänger und Tempeldiener. Auch alle, die sich von fremden Leuten trennten. Sie alle folgten Gottes Gesetz. Ihre Frauen, Söhne und Töchter, alle, die alt genug waren, um zu verstehen. 30. Sie versprachen ihren Anführern. Sie schworen, Gottes Gesetz zu folgen. Mose, Gottes Diener, gab dieses Gesetz. Sie wollten alle Gebote und Regeln Gottes halten. 31. Wir geben unsere Töchter nicht an fremde Männer. Unsere Söhne heiraten keine fremden Frauen. 32. Wir kaufen nichts am Sabbat. Wir kaufen auch nichts an anderen heiligen Tagen. Die Leute bringen Waren zum Verkauf. Alle 7 Jahre lassen wir das Land ruhen. Wir erlassen auch alle Schulden. 33. Wir beschlossen, jedes Jahr Geld zu zahlen. Es ist für den Dienst im Tempel Gottes. Wir zahlen ein Drittel Sekel. 34. Das Geld ist für das Brot im Tempel. Es ist auch für die täglichen Opfer. Es ist für Opfer am Sabbat und an Festen. Es ist für alle Dienste im Tempel Gottes. 35. Wir, die Priester, Leviten und das Volk, losten. Wir wollten Holz für den Tempel bringen. Jede Familie bringt Holz zu einer festen Zeit. Das Holz ist für den Altar Gottes. Es soll dort brennen, wie es im Gesetz steht. 36. Wir bringen die ersten Früchte vom Feld. Wir bringen auch die ersten Früchte von allen Bäumen. Das bringen wir jedes Jahr zum Tempel Gottes. 37. Wir bringen unsere ersten Söhne. Wir bringen auch die ersten Tiere. Das Gesetz sagt uns das. Wir bringen sie zu den Priestern im Tempel Gottes. 38. Wir bringen das Beste von unserem Getreide und Wein. Wir bringen auch Öl zu den Priestern. Das kommt in die Kammern im Tempel. Wir geben ein Zehntel vom Feld an die Leviten. Die Leviten sammeln das Zehntel in den Städten ein. 39. Ein Priester soll bei den Leviten sein. Die Leviten sammeln das Zehntel ein. Die Leviten geben ein Zehntel davon an den Tempel. Das kommt in die Schatzkammern. 40. Die Israeliten und Leviten bringen Gaben dorthin. Dort sind heilige Dinge und Priester. Dort sind auch Torwächter und Sänger. Wir wollen den Tempel Gottes nicht vergessen.